بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht der Arabisch und Deutsch, und wir machen weiter mit Sunan al-Tirmidhi. Und wir sind barakallahu fikum bei Kapitel Babu ma jaa fi al-wudu' li kulli salah. Wudu nehmen für jedes Gebet. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت يا أنس، أي حميد، قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. هذا الحديث ضعيف. كذلك بارك الله فيكم، الحديث الآخر رقم 59، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. الحديث كذلك ضعيف. ولكن الحديث الذي بعده عن عامر، عن عمرو بن عامر الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك، عن عمرو ابن عامر الأنصاري، قال: سمعت أنس ابن مالك يقول: كان النبي يتوضأ عند كل صلاة، كان النبي يتوضأ عند كل صلاة. قلت، أي عمرو بن عامر، قلت: فأنتم ما كنتم تصنعون، يعني ماذا تفعلون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، بوضوء واحد ما لم نحدث، وهذا الحديث حديث حسن صحيح. إذن بارك الله فيكم، الوضوء لكل صلاة ثبت فيه هذا الحديث أن النبي كان يتوضأ لكل صلاة، فالصحابة كانوا يصلوا بوضوء واحد. اختلف أهل العلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في هذه المسألة. ونأتي للباب الذي بعده، وهو في أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. يصلي الصلوات بوضوء واحد. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان الفتح، كان عام الفتح، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال: عمدا فعلته. قال: عمدا فعلته. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن ابن عمر هذا الحديث الذي مر معنا ولكنه ضعيف وفي الباب، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، والحديث عند مسلم. إذا بارك الله فيكم، صار عندنا هكذا حديث سليمان بن بريدة عن بريدة عن بريدة وأن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عمر سأل النبي في عام الفتح يرحمك الله لماذا فعل هذا. وعندنا حديث جابر عند مسلم كذلك أنه صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. اختلف العلم في هذا وقالوا الأمر استحباب، طبعا الأمر يعني ما فيه الخلاف الكبير، ولكن الذي كان يفعل كان يفعل ذلك استحبابا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إذن يجوز للمسلم أن يصلي الصلوات، كل الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض الوضوء عنده، وإن شاء توضأ على وضوئه مرة أخرى للصلاة استحبابا لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. إذن العمل عند أهل العلم، عند أهل العلم ما هو العمل عند أهل العلم؟ يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. وكان بعض أهل العلم يتوضأ لكل صلاة، لماذا؟ ليس وجوبا وإنما استحبابا وإرادة الفضل، يعني يبدو حسنات، لأن الإنسان إذا توضأ على الأقل أن الخطايا تنزل منه. طبعا الذين قالوا بغير هذا الكلام قالوا لعله ما نحتاج، يعني هذه المسألة ليست عظيمة حتى الإنسان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتل 44 كابيتل 44 zwar بارك الله فيكم die Erzählung oder alles was darüber erzählt worden ist bezüglich Wudu nehmen für jedes Gebet. Wudu nehmen für jedes Gebet. بارك الله فيكم. حديث 58 حديث 58 50. Was war das? Ist von Anas. Diese Überlieferung ist schwach. Und zwar schwach, das bedeutet, wir können das nicht als Beweis nehmen. Der sagte, dass der Prophet für jedes Gebet Wudu genommen hat. Ob er sein Wudu behalten hatte oder nicht. Anas wurde gefragt, was habt ihr gemacht, aber ihr? Er sagte, wir haben für jedes Gebet Wudu genommen. Für jedes Gebet Wudu genommen. Und deshalb die meisten Gelehrten sagen, dass man Wudu für jedes Gebet nehmen kann und nicht muss. Solange man Wudu nicht solange das Wudu nicht ungültig geworden ist. Wenn Wudu ungültig geworden ist, musst du sowieso Wudu nehmen für das Gebet. Ob das jetzt Sunna-Gebet ist oder Pflichtgebet, ist später. Da kommt die andere Überlieferung von Ibn Umar. Von Ibn Umar, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, erzählte, der Prophet hätte gesagt, wer Wudu nimmt, trotz dass man gültigen Wudu hat, bekommt man 10 Hasanat geschrieben. 10 Hasanat geschrieben. Diese Überlieferung ist auch schwach. Warum ist das schwach, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan? Weil die Überlieferungskette schwach ist. Und die ist bekannt, dass schwach ist. Und Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, hat Yahya ibn Sa'id al-Qattan nie gesehen. Und deshalb, Barakallahu fikum, die beiden Überlieferungen sind schwach. Aber jetzt kommt eine Überlieferung, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, die authentisch ist, und zwar von Anas, von Amr, was auf Amr, man sagt Amro, aber normalerweise, man liest nicht O, von Amr ibn Amir al-Ansari. Er sagte, ich habe Anas sagen gehört. Was hat er gehört? Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte Wudu für jedes Gebet zu nehmen. Dann hat Amr ihn gefragt, was habt ihr getan? Er sagte, wir haben alle Gebete mit einem Wudu gebetet, solange unser Wudu gültig war. Solange unser Wudu nicht ungültig geworden war. Und das ist, Barakallahu fikum, eine Überlieferung, die authentisch ist. Das ist eine Überlieferung, die authentisch ist. Da kommen wir direkt zu Kapitel 45. Und zwar, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, Suleiman ibn Buraida, Suleiman ibn Buraida, über seinen Vater, das wird Buraida, sein Vater. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam pflegte für jedes Gebet extra Wudu zu nehmen. Jedes Gebet extra Wudu zu nehmen. Im Jahr der Befreiung von Mekka, Am al-Fatih, im Jahr der Befreiung von Mekka, hat er alle Gebete hatte alle Gebete mit einem Wudu gebetet. Dann frag, und er hat über seine Socken gestrichen. Omar sagte ihm: O Gesandter Allahs, du hast etwas getan, was du normalerweise nie getan hast. Warum hast du das gemacht? Der Prophet Sallallahu sagte: Ich habe das absichtlich getan. At-Tirmidhi sagte, und die Gelehrten, At-Tirmidhi sagte, und die Gelehrten das ist gut. Ich denke, einige Leute werden vom Raum ausgeschlossen. Ich meine, in TeamViewer. At-Tirmidhi sagte, und die Gelehrten handeln danach und erklären, dass man alle Gebete mit einem Wudu verrichten darf, solange das Wudu nicht ungültig geworden ist. Und einige von ihnen haben für jedes Gebet neu Wudu genommen, weil das erwünscht ist und sie wollten mehr Lohn haben. Die Überlieferung aber, dass man 10 Hasanat geschrieben bekommt, das ist nicht authentisch. Barakallahu fikum, Jazakallahu khair. Und es gibt auch noch ein Hadith von Jabir ibn Abdullah. Und das ist Barakallahu fikum. Das ist bei Muslim. Über dieses Thema, dass der Prophet Duhur und Asr Gebet mit einem Wudu gebetet hat. Salawat Rabbi wa Salamu alayhi. Das geht hier nicht darum, dass man 2 Gebete zusammenschiebt. Nein. Das geht hier angenommen. Du nimmst Wudu früh, morgens, Wudu genommen. Morgens Wudu genommen. Ja, morgens Wudu genommen. Dann kommt Mittaggebet. Mir ist lieber, dass man auch das lernt. Subh, Salat al-Subh oder al-Fajr hat man Wudu. Dann kam Salat al-Zuhr, Mittaggebet. Dann Salat al-Asr, Nachmittag. Dann Salat al-Maghrib. Und dann Salat Al-Isha, Mittag, Nachmittag, Abendgebet oder man sagt auch Sonnenuntergang-Gebet und dann Isha-Gebet, das bedeutet Nachtsgebet. Angenommen, du hast Wudu genommen früh und du hast dein Wudu behalten so lange, da kannst du alle Gebete theoretisch mit diesem ersten Wudu machen. Angenommen, du hast ja Wudu. Da machst du nochmal Wudu. Ist kein Problem. Aber wenn dein Wudu ungültig geworden ist, sowieso musst du Wudu nehmen, wenn du das Gebet beten willst. Das geht um diesen Sinn. Barakallahu fikum, Jazakumullah. Warum? Damit das leichter für die Muslime wird. Da sagt man, ja, ich habe Wudu, dann warum soll ich nochmal Wudu nehmen? Ja, da haben die Gelehrten gesagt, damit sie mehr Ajr bekommen und mehr Lohn. Weil wenn du Wudu nimmst, dann werden deine Sünden getilgt, weil Wudu eine Ibadah ist. طيب، باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى أي الترمذي: وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. هذا إذن ميمونة بنت الحارث رضوان الله عليها اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد، بارك الله فيكم. طيب، ولكن عندنا نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترثا جميعا. انتبه، ليغترثا جميعا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه فوجد عليه الصلاة والسلام، فوجد طستا فيه ماء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أنها اغتسلت من الجنابة، فقال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. فذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، اختلف أهل العلم في هذا. منهم من يرى أنه لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ومنهم من يقول بالكراهة، ومنهم من يقول بالرخصة، لأنه حتى في الحديث، في حديث النهي موجود: وليغترفا جميعا. وليغترفا جميعا يأخذان ماء. وهناك طبعا تبرير لهذه القضية، هو إذا كان في ماء كثير فما في مشكلة، كل واحد يغتسل. والقول بعدم الغسل بفضل الماء هو خشية يعني خشية النجاسة التي قد تكون في هذا الماء. ولكن يا أخوة، طالما أنه ثبت فلا بأس بذلك. لذلك قال: باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. يعني المرأة إذا تطهرت بالماء وبقى شيء ففي كراهة في استخدامه. قال أبو عيسى الترمذي: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة، طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. وعن الحكم بن عمرو الغفاري أو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. الرخصة الآن في ذلك. عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، انتبه هنا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنوبا فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، يعني الماء ما يجعل الجنابة ولا هو يصبح جنوبا. فذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، هذا قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وهو الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا المسألة واضحة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، خشية أنه يكون في هناك نجاسة في الماء، لأنه هذا ماء راكد يعتبر، وقبل كانوا يضعوا يعني يغتسلوا في تستن، وهذا يسمى الماء المستعمل، وهذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من يرى أن الماء المستعمل لا يجوز استخدامه، ولكن هنا حديث ظاهر واضح وهو حديث ابن عباس رضوان الله عليه، والحديث كما ذكرنا بارك الله فيكم أن بعض، وهي ميمونة، بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، ميمونة بنت الحارث، أنها اغتسلت في جفنة أي في تسط، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل منه، قال كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، لا يجنب أو لا يجنب، وهذا القول لسفيان والثوري. أما الأحاديث الأخرى فما فيها، ما فيها نهي تام عن ذلك، فقال وليغترفا جميعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل طول الرجل، وقال وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا، فليغترفا جميعا دلالة على الجواز. قالت عائشة اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناء واحد، فرأى مني ورأيت منه، فلا بأس من يغتسل الرجل وراء من إناء واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. كابيتل 46 Diese Kapitel, die drei, die haben ein Thema, und zwar, Barakallahu fikum, sagt Allah, mit dem übrig gebliebenen Wasser des Mannes oder der Frau sich zu waschen. Das geht, die Bereiche geht um diesem Thema. Das erste ist Kapitel 46, aufpassen, Kapitel 46, Barakallahu fikum, das geht, der Mann und die Frau, das wird Ehemann und Ehefrau, nehmen Wudu vom gleichen Gefäß. Badewanne, sozusagen, wenn Badewanne voll ist, dürfen Mann und Frau dann sich waschen und Wasser nehmen von der Badewanne? Ja. Beweis ist, Ibn Abbas, Radwanallah alayhi, Ibn Abbas, Radwanallah alayhi, sagte, Maimuna hat mir erzählt. Maimuna, Allah alayha, die Frau von unserem Propheten, hat ihm erzählt. Ich pflegte mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mich zu waschen von dem gleichen Gefäß nach Janaba. Nach Janaba. Janaba ist Zustand, dass man schon barakallahu fikum Geschlechtsverkehr mit Raum hat. Wird, wenn man Samenguss hat, dann ist das Janaba-Zustand. Das könnte im Schlaf sein, Traum, und das könnte nach einem Geschlechtsverkehr-Prozess sein. Da sagte sie, dass wir, ich habe mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vom gleichen Gefäß Wasser genommen, Wasser genommen und wir haben uns gewaschen. Und deshalb sagte Abu Isa, al-Tirmidhi, Allah alayhi, er sagte, und das ist die Aussage von den meisten Fuqaha, oder sage ich jetzt die überwältige Mehrheit von den Fuqaha, von den Gelehrten. Es ist kein Problem, dass ein Mann und eine Frau vom gleichen Gefäß Wasser nehmen und sich waschen. Und es gibt hier von Ali, von Aisha, von Anas, von Umhane, Ummu Subayyat al-Juhaniya, Salama ibn Umar. Dass die alle, wir haben das überliefert, dass man das machen darf. Jetzt kommen wir zu 47, passt auf bitte. Die Erzählung über, es ist unerwünscht. Jetzt kommt. Es ist unerwünscht, dass übrig gebliebene Wasser, gibt es ein Restwasser sozusagen. Restwasser, da Waschung der Frau zu benutzen. Eine Frau hat sich gewaschen, es gab Restwasser. Darf man das benutzen? Es ist unerwünscht. Es ist unerwünscht. Beweis: Ein Mann von Bani Rifar erzählte, der Prophet s.a.w. verbot, dass man Restwasser der Waschung der Frau zu benutzen. Und auch, dass man, wenn sie schon getrunken hat, dass man das übrig gebliebene Wasser von ihr trinkt. Dies, barakallahu fikum, ist auch Aussage von einigen Gelehrten, ohne dieser übrig gebliebene Wasser. Ohne diese. Sage ich jetzt, ohne diese Zusatzsatz. Das ist die Aussage von Imam Ahmed und Ishaq. Das heißt, wenn eine Frau sich gewaschen hat und da gibt es übrig gebliebenes Wasser, dann sagt man, das ist unerwünscht, das zu benutzen. Jetzt kommt die 48. Und zwar Erlaubnis. Die Erlaubnis, dass man Restwasser der Frau benutzen darf. Die Erlaubnis dafür. Und zwar Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, erzählte, eine der Frauen von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat sich gewaschen und die hat, es ist übrig geblieben, Wasser in ein Gefäß geblieben. Dann kam der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und er wollte sich waschen von diesem Wasser. Sie sagte ihm, ich war doch Junub. Ich war in diesem Zustand. Der Prophet s.a.w. sagte, Inna al-ma'a la yujinib. Das Wasser macht nicht Junub. Oder das Wasser wird nicht Junub. Und er hat das benutzt. Und das ist die Aussage von Sufyan al-Thawri, Malik und Shafi. Und das ist die richtige Aussage. Natürlich, barakallahu fikum, es gibt eine klare Überlieferung auch noch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass der Mann das Restwasser von der Frau benutzt und die Frau Restwasser vom Mann benutzt. Und wenn sie sich waschen, dann sollten sie das schüpfenweise nehmen, er und sie. Und Aisha radhiyallahu anha erzählte, ich habe mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mich gewaschen, beide haben wir uns gewaschen und ich habe von ihm gesehen und er hat von mir gesehen. Das heißt, barakallahu fikum, barakallahu khairan, man darf das machen. Ja, aber warum haben einige Gelehrten gesagt, nein, passt auf, wenn wir viel Wasser haben. wenn wir viel Wasser haben. Dann kann jeder, damit das Herz ruhig bleibt, eigenes Wasser für die Waschung nehmen. Aber wenn wir wenig Wasser haben, sehr wenig, und wir haben Angst, dass wir verschwenden, dann kann die Frau des Restwassers von ihrem Ehemann benutzen und umgekehrt. Warum hat man gesagt, man sollte das nicht machen? Die Weisheit dafür ist, oder der Grund dafür war, dass man, sage ich jetzt, Sorgen bekommt, vielleicht das Wasser ist unrein. Aber der Prophet sallam hat das erklärt. Wenn die Person auch Janaba-Zustand hat, heißt nicht, dass es übertragen wird auf das Wasser. Und das ist ein sehr guter Beweis für die Gelehrten, die sagen, die Najasa wird nicht übertragbar, die ist nicht übertragbar. Das ist nicht, weil du zum Beispiel jetzt auf Toilette fährst und du benutzt Wasser, dann ist jeder, der den Griff von Toilette anfasst, dann ist er auch mit Najasa. Also aufpassen, Barakallahu. So, aus diesen drei Kapiteln kann man ruhig sagen, ein Mann, eine Frau, dass sie beide von einem Gefäß Wasser benutzen, ist es kein Problem. Man darf Restwasser von Mann oder von Frau benutzen, kein Problem. Drittens, dass einige Gelehrten wie Ahmed, Sufyan, Ahmed und Ishaq gesagt haben, dass man Restwasser von der Frau nicht benutzt, ist nur der Sinn, weil sie diese Überlieferung genommen haben. Und dann haben sie sozusagen als stärker hier gesehen in diesem Kapitel. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, die Beweise sind in diesem Zusammenhang klar. Auch in der Überlieferung, dass man das nicht benutzt, es steht doch, sie sollen beide schuppenweise nehmen. Da stoppen wir hier. بإذنه تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ويقول الله سبحانه وتعالى فنمية وفنوش أنيما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.